schnell, schnell, schnell, schnell. Die Erde folgt dem Weg, jeder für sich, hoch in die Ruhe. Nach jeder Welle der Aufregung folgt die Amnestie. Und die Welle wird zwar höher, aber auch kürzer und lang. Eine lange Ebbe nicht bei Zeiten zu einem Wechsel der Gezeiten, aber führte eine lange Ebbe nicht bei Zeiten.